du in kühnem Sange uns bestrittest, als siegreich gegen unsere Lieder sangst, durch unsere Kunst Besiegung bald errittest, ein Reich doch war's, den du alleine rangst. Ein Reich doch war's, den du Christ.